Vielleicht kommt der große Hammer, vielleicht kommt der Bombentext, vielleicht kommt der Devil Drummer, vielleicht sitzt die Plombe fest. Dort steht das schöne Mädchen mit dem roten Schal. Doch die Geschichte der Moral wolltest, hab ich's nicht gesagt. Eis schmilzt und Feuer brennt, wer nichts sagt, plafagt. Dort steht das rote Mädchen mit dem schönen Schal. Doch die Geschichte der Moral. Mit dem toten Aal. Doch die Geschichte der Moral.